allergies. What's that? Stapfen im Schnee, tun im Herzen mir weh. Wald ist den Rehen im Winter so kalt. Keine Krippe ist nah, keine Krippe ist da. Wir stapfen im Schnee, tun im Herzen mir weh. Du gehst zurück in die Atmosphäre. Du kommst nicht wieder.